Während ich dieses Buch fertig schreibe, steigen die Auflagen von Zeitungen in Deutschland. Menschen haben in dieser Krise das Bedürfnis nach Informationen, nach Einordnung, nach Journalismus eben. Und zugleich geht es den Zeitungsverlagen in Deutschland so mies wie noch nie. Firmen schalten keine Anzeigen mehr, Veranstaltungen müssen ausfallen, Leserreisen müssen ausfallen, Arbeitsverträge laufen aus, ohne verlängert zu werden. Über manche Blätter sagt man, dies könnte ihr Ende sein. Viele Journalistinnen könnten ihre Jobs verlieren. Alle Kollegen in allen Redaktionen machen sich Sorgen. Wie viele von uns werden nach der Krise noch hier sein? Wer von uns? Die Angst vor dem Nichts, von der ich geschrieben habe, die Angst, über die ich theoretisch alles weiß, ist mir jetzt so nah wie nie. Ich habe sie selbst. Natürlich ist mir klar, warum ich so fühle. Ich weiß, dass es nicht an meinen Kolleginnen liegt, nicht an meinem Umfeld, nicht an meinen Texten oder an meiner Intelligenz, sondern daran, dass wir im Kapitalismus leben. Ich weiß auch, dass meine Angst privilegiert ist, dass ich okay sein werde, genug zu schreiben haben, genug zu essen. Doch Wissen und Verstehen ändert nicht, wie man sich fühlt. Die Erklärbarkeit von Angst lässt sie nicht verschwinden. Es hilft nicht, abends Foucault zu lesen, wenn man nachts nicht schlafen kann. Texte können die Welt immer nur begreifbar machen. Um die Welt zu verändern, braucht man Politik.